1. Der Herr sprach zu Joshua, fürchte dich nicht und sei nicht entmutigt. Nimm all Krieger mit dir und sie hinauf nach Ari, den ich wer den König von Ari, sein Volk, sein Stadt und sein Land in deine Hand geben. 2. Du sollst mit Ari und seinem König overfahren, wie du es mit Jericho und seinem König gettenest, jedoch durft er die Bluten das wie für euch behalten. Lege der Stadt westlich einen Hinterhalt. 3. Daraufhin machte sich Joshua mit allen Kriegen auf, gegen Ari zu ziehen. Joshua wollte 30.000 Kampfverpropte Männer aus und sand sie in der Nacht aus vor. Befahl ihnen, beachtet. Sollt euch westlich der Stadt in den Hinterhalt legen, aber nicht zu weit von der Stadt entfernt, und euch alle bereithalten. 5. Ich und all Männer, die bei mir sind, werden gegen die Stadt verrücken. Wenn sie dann einen Angriff starten, wie beim ersten Mal, uns entgegen zu treten, werden wir vor ihnen fliehen. 6. Sie werden uns verfolgen, bis wir sie von der Stadt weggelockt haben, denn sie werden denken, sie fliehen vor uns wie beim ersten Mal, und wir werden vor ihnen fliehen. 7. Aber sollt dann aus dem Hinterhalt herüberbrechen und die Stadt einnehmen, denn der Herr, euer Gott, wird sie in your Hand geben. 8. Wenn die Stadt eingenommen hat, sollt sie in Brand setzen. Tut, was der Herr euch befiehlt. Achtet darauf, ich habe es euch befohlen. 9. Hierauf ließ Joshua sie aufbrechen, und sie begaben sich in den Hinterhalt und positionierten sich zwischen Bethel und Ari, westlich von Ari. Joshua verbrach jene Nacht im Tal. 10. Nächsten Morgen mustert Joshua früh das Kriegsvolk, dann zog mit den Anführern der Israeliten und der Spitze der Truppen hinauf nach Ari. 11. Al Krieger die bei sich hat, zogen mit hinauf, Seine hörten sich, erregten die Stadt und lagerten sich nordlich von Ari, so dass das Tal zwischen ihnen und Ari lag. 12. Danach wollte etwa 5000 Männer aus und ließ sie sich zwischen Bethel und Ari, westlich der Stadt, in den Hinterhalt legen. 13. So positionierten sie die gesamte Streitmacht, die sich nordlich der Stadt befand, so die Nachhut westlich der Stadt. Joshua begab sich in derselben Nacht mitten in den Talbaden. 14. Als der König von Ari dies bemerkt, alten die Stadtbewohner, brachen früh auf und zogen den Israeliten entgegen, sie im Kampf zu stellen, und sein gesamte Streitmacht und dem festgelegten Ort ostlich der Wust. Was jedoch nichts von dem Hinterhalt, der westlich der Stadt auf in Wartiet. 15. Joshua und all Israeliten ließen sich von ihnen zu Rückdrängen und flohen in Richtung der Wust. 16. Daraufhin wurden all in der Stadt verbliebenen Männer mobilisiert, sie zu verfolgen, indem sie Joshua verfolgten, entfernten sie sich immer weiter von der Stadt. 17. Niemand in Ari und Bethel blieb zurück, der nicht ausgezogen war, die Israeliten zu verfolgen. Sie ließen die Stadt mit offenen Toren zurück und verfolgten die Israeliten. 18. Die befahl der Herr Joshua, streck die Lands, die du in der Hand holst, gegen Reaus, den ich will es in dein Hand geben. Joshua streckte darauf in die Lands, die in der Hand hielt, gegen die Stadt Aus 19. Die Männer im Hinterhalt brachen sofort von ihrem Versteck auf, eilten herbei, als die Hand ausstreckte, drängen in die Stadt ein und besetzten sie. Danach setzten sie die Stadt Gehend in Brand. 20. Als die Männer von Ari sich drehten, sahen sie, wie Rauch von der Stadt zum Himmel aufstieg. Sie hatten kein Kraft mehr, weder in die ein noch in die andere Richtung zu fliehen, zudem wanten sich diegenigen, die in die Wust geflohen waren, gegen ihre Verfolger. 21. Als Joshua und all Israeliten sahen, dass der Hinterhalt die Stadt besetzt hat und Rauchwolken aus der Stadt aufstiegen, kehrten sie am und griffen die Männer von Ari an. 22. Die Männer von Ari, die aus der Stadt gezogen waren, die Israeliten zu bekämpfen, befanden sich nun zwischen den beiden israelitischen Truppen. Die schlugen sie, bis niemand mehr von ihnen übrig war, der. hat fliehen oder sich retten können. 23. Den König von Ari nehmen sie lebendig gefangen und brachten in zu Jojwa. 24. Nachdem die Israeliten al Einwohner von Ari auf dem offenen Feld in der Wust, wo sie verfolgt hatten, getötet hatten und niemand mehr übrig war, kehrten sie nach Ari zurück und tötten die restlichen Bewohner der Stadt. 25. Die Gesamtzahl der an diesem Tag getöteten Männer und Frauen, also alle Einwohner von Ari, betrug 12.000 Personen. 26. Jojwa zog seinen Arm, den mit der Lanz ausgestreckt hielt, nicht zurück, bis die Wohlstandige Vernichtung aller Einwohner von Ari vollzogen hat. 27. Ne das Wien die Butte aus der Stadt nahmen die Israeliten für sich, Gemes dem Befehl, den der Herr Jojwa gegeben hat. 28. Jojwa ließ Ari in Brand stecken und machte es zu einem Ugen Schutt Hügel und einer Ruin, die bis Hüt bestet. 29. Den König von Ari ließ bis zum Abend an einen Fall hängen. Als die Sun unterging, befahl Jojwa seinen Leichnam vom Fall zu nehmen. Danach warf man in vor das Stadte und errichtet über im einen großen Steinhofen, der sich bis Hüt dort befindet. 30. Danach errichtet Jojwa dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berg Ebal. 31. Dies Gesher, Y.S. Mose, der Diener des Herrn, den Israeliten befohlen hat und Y.S. im Gesetzbuch Moses vorschrieben war, ein Altar aus unbehorenen Steinen, die nicht mit Eisen und Werkzeugen bearbeitet worden wären. Und sie brachten dem Herrn darauf Brandopfer dar und opferten Heilsopfer. 32. Und erschrieb dort auf die Stein ein Abschrift des Gesetzes Moses, das den Israeliten gegeben hat. 33. All Israeliten, einschließlich ihrer Anführer, Beamten und Richter, standen zu bei den Seiten der Leid, neben den Levitischen Priestern, welch die Leid des Gesetzes des Herrn trugen. So all fremde als auch einheimisch waren anwesend, wo bei die einhafterem Berg Gerizim und die anderhafterem Berg Ebal positioniert war, Y.S. Mose, der Diener des Herrn, zu vor anjordnet hat, das Volk Israel zu segnen. 34. Danach las alwort des Gesetzes vor, so will den Siegen als auch den Flutsch, genor Y.S. im Gesetzbuch geschrieben stand. 35. Jojwa las der Gesamten Gemeinde Israels, einschließlich der Frauen, kleinen Kinder und der Fremden, die mit ihnen lebten, als vor, was Mose geboten hat, wann et was aussie lassen.